5. Sätze aufbauen. Sprechen Sie laut nach. A. Von 9 bis 5. Du arbeitest von 9 bis 5. Ach ja, du arbeitest von 9 bis 5. B. Später. Etwas später. Ich komme etwas später. Entschuldigen Sie, aber ich komme etwas später. C. Ins Kino? Um 8 ins Kino? Am Sonntag um 8 ins Kino? Gehen wir am Sonntag um 8 ins Kino? Hallo Mirko, gehen wir am Sonntag um 8 ins Kino? D. Vergessen. Den Termin vergessen. Ich habe den Termin vergessen. Tut mir leid, aber ich habe den Termin vergessen. E. Zu spät. Wirklich zu spät. Du kommst aber heute wirklich zu spät.